nicht auf. Ich steh hier einsam und allein. Alles um mich scheint leer zu sein. Niemand hilft mir aus meiner Not. Ich fühl mich wie in alter Stein. Dieser Stadt ist alles tot. Offen im System, alle schweigen still. Offen im System.